Heute sind immer beide Welten gleichzeitig anwesend in mir. Ich stehe zum Beispiel im Supermarkt und möchte Äpfel kaufen. Vor dem Apfelregal vergleiche ich die Preise. Die der Äpfel in Tüten mit denen der Äpfel in Kisten. Ich sehe die Äpfel, von denen ich weiß, dass sie mir am besten schmecken. Sehe, dass sie pro Kilo 50 Cent mehr kosten als die Äpfel in der 1-Kilo-Tüte. Denke, dass ich ein Kilo sowieso niemals essen kann. Denke dann, dass es sich trotzdem lohnen könnte, weil Äpfel sich im Kühlschrank ewig halten. Dann fällt mir ein, dass ich die Apfeltüte so schlecht auf dem Rennrad transportieren kann. Also ärgere ich mich, bis mir einfällt, dass es um 50 Cent geht und ich mir keine Sorgen machen muss. Nicht mehr, denn ich arbeite ja. Dann kaufe ich die Äpfel, die ich mag. Bei anderen Produkten geht es anders aus. Und so wie mit den Äpfeln ist es mit dem ganzen Leben. Es kommt vor, dass ich mich vor den Verhältnissen ekle, in denen meine Eltern wohnen. Dass ich mich vor den Leuten fürchte, die ihre Nachbarn sind. Dass ich in ihre Wohnung komme und, noch bevor ich sie begrüße, das Fenster weit aufreiße, weil ich es stickig finde. Dass mich langweilt, was sie essen und dass ich den Kaffee nicht mag, den sie trinken. Ich lege in diesen Momenten die Maßstäbe meines Berliner Umfelds an sie an, obwohl das dumm ist. Es kommt aber genauso oft vor, dass ich mich vor dem Habitus meiner Kollegen ekle, vor ihren Gesprächen über Urlaubsziele und Spa-Hotels und vor dem Wettbewerb darum, wer das beste und geheimste Restaurant in Kreuzberg kennt. Vor der Winzigkeit der Probleme, vor Gehaltsverhandlungen. Zwei Stimmen, zwei Haltungen zum Leben, zwei Milieus, die sich miteinander unterhalten in meinem Kopf die ganze Zeit. Die so weit voneinander weg sind, obwohl sie nebeneinander stattfinden, in den gleichen Supermärkten, in den gleichen Städten, im gleichen Land, in den gleichen Schulen und auf den gleichen Straßen.